SWR 2 Wissen. Ärzte in der Literatur. Aus dieser Reihe hören Sie jetzt die Sendung Zwischen Leben und Tod. Das Manuskript schrieb Eva Susanne Bayer. Ich schwöre bei Apollon dem Arzt. Nie werde ich irgendjemandem, auch auf sein Verlangen hin, ein tödliches Mittel verabreichen oder auch nur meinen Rat dazu erteilen. Ebenso werde ich keiner Frau ein keimvernichtendes Zäpfchen verabreichen. Lauter und redlich werde ich meine Kunst halten. In wie viele Häuser ich auch komme, zum Nutzen der Kranken werde ich eintreten. Der Eid des Hippokrates. Geschrieben um das Jahr 400 vor Christus, aber noch immer aktuell. Die Tatsache, dass hier auf Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe eingegangen wird, zeigt, schon im alten Griechenland standen Ärzte vor denselben Konflikten wie heute. Auch die Frage, wie ehrlich ein Arzt gegenüber seinen Patienten sein muss, wird seit Jahrtausenden diskutiert. Muss der Arzt einem unheilbar Kranken die Wahrheit über seinen hoffnungslosen Zustand sagen, oder darf er ihn ein bisschen anlügen und dabei hoffen, dass der Kranke Lebensmut gewinnt und vielleicht sogar wieder gesund wird? Schon in der Antike vertraten Ärzte die Ansicht, bisweilen sei ein therapeutischer Betrug erlaubt. Und um 1800 schrieb Christoph Wilhelm Hufeland, der berühmte Arzt Goethes: Es ist heilige Pflicht des Arztes, alles zu vermeiden, was den Kranken niederschlagen und mutlos machen kann. Den Tod zu verkündigen, heißt, den Tod zu geben. Dieser Überzeugung ist auch Professor Bernardi, die Titelfigur in Arthur Schnitzlers gleichnamigem Theaterstück. Das Schauspiel wurde 1912 in Berlin uraufgeführt. In Schnitzlers Heimatstadt Wien aber war es von der Zensur zunächst verboten worden und durfte erst 1920 gespielt werden, nach dem Zusammenbruch der Monarchie. Schnitzler war selber Arzt. In seinem Stück verarbeitet er Konflikte, die sein Vater, ebenfalls Mediziner, außerdem Gründer und Leiter einer Klinik, durchstehen musste. Professor Bernardi ist Chefarzt und hat gerade ein blutjunges Mädchen am Krankenbett besucht. Das Mädchen hat abgetrieben. Sepsis nach Abortus lautet die Diagnose. Nichts und niemand kann der jungen Frau helfen, und so veranlasst eine Krankenschwester, den Pfarrer zu holen. Wir lösen einander ab, Herr Professor. Ich finde die Kranke wohl noch bei Bewusstsein? Ja, man könnte sogar sagen, bei gesteigertem Bewusstsein. Es ist absolute Euphorie bei ihr eingetreten. Sie befindet sich sozusagen wohl. Nun, das ist sehr schön. Wer weiß. Erst neulich hatte ich wieder die Freude, einem jungen Mann, der ein paar Wochen vorher völlig auf den Tod gefasst von mir die letzte Ölung empfangen hatte, gesund auf der Straße zu begegnen. Die Kranke ist völlig ahnungslos. Man könnte die Kranke vielleicht vorbereiten. Wahrheit oder Lüge? Das Christentum hatte eine eindeutige Antwort. Dem Kranken müsse reiner Wein eingeschenkt werden, damit genug Zeit bleibt, den Priester zu holen. Nur so könne der Kranke seine Sünden beichten und die letzte Ölung erhalten. Nur so würde sein Seelenheil gerettet. Deshalb besteht in Schnitzlers Theaterstück der Geistliche darauf, zu dem jungen Mädchen vorgelassen zu werden. Der Arzt Bernardi ist dagegen. Sie erwartet alles andere eher als diesen Besuch. Sie ist vielmehr in dem glücklichen Wahn befangen, dass in der nächsten Stunde jemand, der ihr nahesteht, erscheinen wird, um sie abzuholen und sie wieder zu sich zu nehmen, ins Leben und ins Glück. Ich glaube, Hochwürden, es wäre kein gutes, fast möchte ich zu behaupten wagen, kein gottgefälliges Werk, wenn wir sie aus diesem letzten Traum erwecken wollten. Dann, Herr Professor, sehe ich keinen Grund. Entschuldigen Sie, Hochwürden, ich bin vorläufig noch hier in ärztlicher Funktion anwesend. Und zu meinen Pflichten gehört es, wenn nichts anderes mehr an meinen Kräften steht, meinen Kranken wenigstens so weit als möglich ein glückliches Sterben zu verschaffen. Ein glückliches Sterben? Es ist wahrscheinlich, dass wir darunter verschiedene Dinge verstehen. Und nach dem, was mir die Schwester mitteilte, bedarf ihre Kranke der Absolution, dringender als mancher andere. Muss ich mich nochmals wiederholen, Hochwürden? Die Kranke weiß nicht, dass sie verloren ist. Sie ist heiter, glücklich und reuelos. Während die beiden noch diskutieren, schlüpft die Krankenschwester ins Sterbezimmer und sagt der Patientin, dass der Pfarrer gekommen sei. Die Kranke erschrickt tödlich und stirbt. Erschrecken Sie nicht, Hochwürden. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie wollten nur Ihre Pflicht erfüllen. Nicht Sie, Herr Professor, sind es, der mir Absolution zu erteilen hat. Das arme Geschöpf da drin ist als Sünderin und ohne die Tröstungen der Religion dahingegangen. Das ist Ihre Schuld. Ein Teil des Ärztekollegiums, vor allem der ehrgeizige Vizedirektor, bezieht sofort Partei gegen den Professor. Die sehr menschliche Entscheidung Bernhardis wird als Verletzung religiöser, das heißt christlicher Gefühle, missdeutet und zum Politikum hochgespielt. Denn der Professor ist Jude, wie Schnitzler. Die Presse mischt sich ein, Politiker werden aktiv. Der latente Antisemitismus kocht hoch, der Fall wird zum Exempel statuiert. Bernhardi verliert sein Amt und seine Reputation und muss sogar für 2 Monate ins Gefängnis. In Schnitzlers Theaterstück geht es also nicht nur um Grundfragen der ärztlichen Ethik, sondern auch um den Antisemitismus in der Wiener Gesellschaft, hier unter den Ärzten. Ein anderes Thema wird nur angedeutet. Die junge Frau hat sich bei einer Abtreibung infiziert, die sie selbst oder mit Hilfe einer Engelmacherin vorgenommen hatte. Hätte ihr ein Mediziner geholfen, wäre der Eingriff wahrscheinlich glimpflich verlaufen. Doch Ärzten war Abtreibung generell verboten. Im deutschen Strafgesetzbuch hieß es: Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleib tötet, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Dieselben Bestimmungen finden auf denjenigen Anwendung, welcher mit der Einwilligung der Schwangeren die Mittel zur Abtreibung oder Tötung anwendet. Schwangerschaftsabbrüche waren schon in der Antike untersagt. Ein Zuwiderhandeln wurde bisweilen sogar mit dem Tode bestraft. Werdendes Leben sollte geschützt werden. Was aber, wenn die Geburt des Kindes das Leben der Mutter gefährden würde? Was, wenn das noch ungeborene Kind kein menschenwürdiges Leben erwartet, weil die Schwangere zu schwach, zu arm ist, um ihr Kind großzuziehen? In seinem Stück Zyankali stellt sich Friedrich Wolf auf die Seite der Mütter. Wolf, geboren 1888, war politisch engagierter Schriftsteller und Arzt, zunächst in Remscheid, dann in Hechingen und in Stuttgart. Aus seiner Praxis kannte er die Not vieler Frauen, die ungewollt schwanger waren und befürchteten, für das noch ungeborene Kind nicht sorgen zu können. Oft hatten sie bereits 2, 3 oder mehr Kinder. Wolf verwies sie an eine Gynäkologin, die dann half. Sein Drama Zyankali wurde 1929 im Jahr der Wirtschaftskrise uraufgeführt und ist ein flammendes Plädoyer gegen den Paragraphen 218 für die Indikation aus sozialen Gründen. Sein Schauspiel nannte er ein Stück seines Lebens. Hunderte von Arbeitermädels und Frauen kamen in meine Sprechstunde und flehten mich um Hilfe an. Ich half, ich organisierte, ich reiste 2 Jahre mit meinen Vorträgen durchs Land. Verbote, Sprengtrupps der Nazis und der katholischen Aktion, Stink- und Tränengasbomben sogar in der Schweiz. Ich schrieb Zyankali, ich flog ins Gefängnis. Massendemonstrationen der Stuttgarter Arbeiter befreiten mich. Seine Heldin Hete erwartet ein Kind von Paul. Beide sind durch Aussperrung arbeitslos. Paul ist darüber hinaus ein polizeilich gesuchter kommunistischer Arbeiterführer. Er muss untertauchen und kann Hete nicht heiraten. In ihrer Not geht sie zum Arzt Dr. Möller, den das Publikum kennenlernt, als er gerade einer reichen Dame die Überweisung an einen hilfreichen Gynäkologen ausschreibt. Für die Proletarierin Hete gelten natürlich andere Gesetze. Sie müssen mir helfen, Herr Doktor. Worum handelt es sich? Es ist kein Verbrechen, Herr Doktor. Es ist wirklich kein Verbrechen, wenn Sie mir helfen, Herr Doktor. Ich muss weg von Haus. Wir haben ja für uns selber nichts. 6 Menschen in einer Kammer. Wie soll da noch ein 7. herein? Sie sind doch Arzt. Sie sehen täglich ja das ganze Elend. Sie müssen mir helfen. Wenn ich recht verstehe, fordern Sie von mir eine strafbare Handlung. Herr Doktor, ich weiß nicht, was Sie da sagen. Wir Arbeiterinnen wissen ja viel zu wenig von diesen Dingen, die wir wissen müssten. Jeden Tag kommen Sie an uns heran und dann hilft uns niemand. Und Ihre Mutter? Was sagt die? Die redet von Schande. Ist's vielleicht eine Ehrentat? Aber eine Errungenschaft der neuen Zeit ist es. Alle Bindungen und Zügelungen sind zerschnitten. Oder nicht? Ja, Herr Doktor, Sie haben recht. Aber ich brauche jetzt Hilfe, Herr Doktor. Hilfe! Es darf nicht kommen. Es hat keinen Fleck zum Liegen, keine Windel, keinen Korb, keine Nahrung. Wenn ich Ihnen helfen dürfte, wie soll ich es denn machen? Das Gesetz bindet uns Ärzten doch die Hände. Die Sache scheint Ihnen doch nicht ganz klar zu sein, meine Teure. Hier im Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches, der Paragraph 218. Dr. Möller gesteht allerdings ein, dass in Deutschland dennoch jedes Jahr mindestens 800.000 verbotene Abtreibungen stattfinden. Über 10.000 deutsche Mütter sterben jährlich an solch unsachgemäßer Behandlung durch Nichtärzte. Gegen 25.000 schwere Erkrankungsfälle kommen nach solchen schwarzen Fehlgeburten in Deutschland jährlich zu unserer Kenntnis. Und da können Sie noch Arzt sein? Wollen Sie mir etwa die Schuld an diesen Zuständen zuschreiben? Was wollen Sie tun? Dorthin gehen, wo man mir hilft. Hete versucht erst selbst, ihr Kind abzutreiben. Vergeblich. Dann geht sie zur Engelmacherin. Die drückt ihr Zyankali-Tropfen in die Hand, die Krämpfe auslösen. Hete nimmt zu viel von dem Gift und stirbt. Was ist das für ein Gesetz, fragte Friedrich Wolf, das werdendes Leben schützt, existierendes Leben aber dem Elend preisgibt? Sein Theaterstück ist engagiertes Agitprop-Theater, kein Kunstwerk. 1975 wurde es von Klaus Peimann wieder ausgegraben. Damals wurde über eine Neufassung des Paragraphen 218 sowie über die Fristenlösung diskutiert. Ein Kritiker schrieb: Zyankali, 1929 geschrieben, aufgeführt in Stuttgart 1975, ist nicht zuletzt deshalb ein so wichtiges und aktuelles Stück, weil bis heute nichts geschehen ist, die Zustände von 1929 zu ändern. Um Abtreibung geht es auch in dem Ärzteroman Leib und Seele des belgischen Schriftstellers Maxence van der Mersch. Er erschien 1943. Van der Mersch schildert Eifersüchteleien, Intrigen unter den Ärzten, Eitelkeit und Geldmacherei. In diesem wenig erfreulichen Milieu wird die junge Fabienne zur Krankenschwester ausgebildet. Unter anderem muss sie bei Schwangerschaftsabbrüchen assistieren, gegen ihr Gewissen. Im Gegensatz zu Friedrich Wolf ist van der Mersch gegen Abtreibung. Fabienne musste bei diesen Verbrechen, bei dem bewussten, vorsätzlichen Mord an neuem Leben zusehen. Im Anfangsstadium legte man einen Laminaria-Stift ein. Das heißt, man führte in den Uterushals ein Stückchen Holz besonderer Art von der Größe eines Streichholzes ein. Das quoll in der Feuchtigkeit auf, wurde so dick wie eine Zigarre und führte zur Fruchtabtreibung. Wenn es dazu aber schon zu spät war, machte man eine Sonderbehandlung und schabte die Gebärmutter aus. In der Klinik nannte man das eine Biopsie. Fabienne fand sie viel eher zum Spein als die armen Frauen des Volkes, die noch blutend, wortlos und zu Tode beschämt in das Hospital gekommen waren, nachdem sie sich mit der Hutnadel von der unerwünschten Frucht zu befreien versucht hatten. Das Volk wusste wenigstens noch, dass diese Dinge beschämend waren. Hier war keine Spur mehr davon. Man betrachtete es als zulässig, hatte sich daran gewöhnt und kannte den festen Tarif. Eine Biopsie, was war schon dabei? Außerdem war es immer eine Sache des Geldes. Wohlhabende fanden immer wieder einen willfährigen Arzt, der ihnen half. Nie werde ich jemandem, nicht einmal auf sein ausdrückliches Verlangen, ein tödliches Medikament geben, heißt es im Eid des Hippokrates. Grundsätzlich hatte der Arzt die von den Göttern gewollte Begrenzung der menschlichen Existenz zu akzeptieren. Dennoch wurde schon in der Antike kontrovers über Sterbehilfe diskutiert. Ärzte, Philosophen, Staatsmänner fragten sich, ob es nicht gnädig und auch vernünftig sei, todkranke Menschen von ihrem Leiden zu erlösen, ihnen eine Euthanasia, ein gutes Sterben zu ermöglichen. Dazu gehörte auch, dass der Leidende über den Zeitpunkt seines Todes selbst bestimmen und Gift nehmen dürfe. In der Renaissance wird dieser Gedanke von Philosophen wieder aufgegriffen. Plato und Aristoteles, deren Schriften man eifrig studierte, mögen Vorbild gewesen sein für gesellschaftsutopische Schriften. In seinem Werk Utopia schrieb der Engländer Thomas Morus im Jahr 1516: Sogar unheilbar Kranken erleichtern die Leute von Utopia ihr Los, indem sie sich zu ihnen setzen, ihnen Trost zusprechen und ihnen überhaupt alle möglichen Erleichterungen zu verschaffen. Ist die Krankheit aber nicht nur unheilbar, sondern auch andauernd qualvoll und schmerzhaft, so reden Priester und Behörden dem Kranken zu. Da er doch allen Anforderungen des Lebens nicht mehr gewachsen, den Mitmenschen lästig und sich selbst unerträglich, nicht darauf zu bestehen, sein unheilvolles Leiden noch länger zu nähren und nicht zu zögern zu sterben, da das Leben nur eine Qual für ihn sei. Er solle sich so getrost und hoffnungsvoll aus diesem bitteren Leben wie aus einem Kerker oder einer Folterkammer befreien oder sich willentlich von anderen herausreißen lassen. Dabei handle er klug, da der Tod nicht Freuden, sondern Qualen beende. Auch der Philosoph Francis Bacon hielt es für ärztliche Pflicht, Leiden zu verringern. In seinem Werk »Vom Nutzen und Fortschritt der göttlichen und menschlichen Wissenschaft«, erschienen 1605, forderte er: »Leiden ist auch zu verringern, wenn ganz und gar keine Hoffnung mehr vorhanden ist, aber ein sanfterer und ruhigerer Übergang aus diesem in jenes Leben verschafft werden kann.« Bacon befürwortete es nur, den Patienten im Todeskampf Linderung und Erleichterung zu verschaffen, nicht Selbstmord oder gar Tötung auf Verlangen. Weil das Leiden von Christen für eine notwendige Folge der Erbsünde gehalten wurde, war die Ansicht Bacons zu dieser Zeit höchst ungewöhnlich. Solche theologischen Aspekte spielen heute kaum noch eine Rolle. Aber die Frage nach passiver oder aktiver Sterbehilfe, nach Tötung auf Verlangen, wird nach wie vor hitzig diskutiert. Im Gegensatz zu früher ist das Ende des Lebens heute nicht mehr eindeutig definierbar. Durch künstliche Beatmung und künstliche Ernährung können Menschen weit über den natürlichen Tod hinweg am Leben erhalten werden. Aber ist es ethisch vertretbar, wenn man einen Leidenden, der sterben will, mit dem nahezu grenzenlosen Können der Medizin traktiert? Vor dieser kaum lösbaren Frage stehen die jungen Ärzte im Bestseller House of God des amerikanischen Schriftstellers Samuel Shem. Es erschien 1978 und löste einen Skandal aus. Um 4 Uhr früh wurde ich wegen einer Aufnahme geweckt. Schimpfend torkelte ich in die Notaufnahme und fand dort Saul, den leukämischen Schneider. Im Oktober hatten wir vor Freude geweint, weil es ihm besser ging. Saul lag im Sterben. In den vergangenen 30 Jahren sind vor allem in Großbritannien und in den USA einige Ärzteromane erschienen, die sich unter anderem mit Sterbehilfe befassen. Die Autoren kommen fast ausnahmslos aus dem Ärztemilieu und arbeiteten wie Samuel Shem als Assistenzärzte in Kliniken. Diese ersten Berufsjahre wurden für sie so sehr zum Albtraum, dass sie aus dem Beruf ausstiegen und sich in oft zynisch und böse anmutenden Romanen von der Last ihrer Lehrzeit befreiten. Shems House of God, 1913 von amerikanischen Juden gegründet und lange Zeit eine vorbildliche Klinik, ist inzwischen von Gott verlassen. Der Ich-Erzähler Roy Besch ist 30 Jahre alt und gerade mit dem Studium fertig. Theoretisch weiß er alles, aber praktisch hat er überhaupt keine Erfahrung. Schon am ersten Tag seiner Facharztausbildung wird er in den Klinikalltag hineingeworfen, mit Nachtdienst, Not- und Wochenenddienst, mieser Bezahlung und einer Verantwortung, die er nicht ausfüllen kann. 2 Jahre lang wird er im 2-Monats-Rhythmus von Station zu Station geschoben. Bereits im 2. Jahr darf er selbst Berufsanfänger anlernen. Den an Leukämie erkrankten Schneider Saul hat er schon lange behandelt. Jetzt aber ist er nicht mehr zu retten. Saul lag im Sterben. Als wäre es verärgert über die Verzögerung auf Sauls Weg in den Tod, war sein Knochenmark wild geworden und spuckte nun verformte, verkrebste Zellen aus, die Saul in ein grauenhaftes Delirium trieben. Er blutete, war anämisch, hatte Schmerzen und da die verkrebsten weißen Blutkörperchen die übermäßige Vermehrung seiner normalen Hautflora nicht mehr verhindern konnte, war sein Körper mit madigen Staphylokokkenpusteln bedeckt. Zu schwach, sich zu bewegen, zu wütend, um zu weinen, das Zahnfleisch geschwollen und die Zunge blau angelaufen, scheuchte er seine Frau weg, winkte mich zu sich her und flüsterte: »Das ist es, Dr. Bösch, nicht wahr? Das ist das Ende.« Saul ging durch die Hölle. Saul schrie nicht, Saul weinte. Keiner konnte das ertragen. Ich hasste es. Ich hasste ihn. Roy mag Saul. Er mochte auch Dr. Sanders, einen schwarzen Arzt, den er ebenfalls unter entsetzlichen Schmerzen hinsiechen sah und dem auch keiner helfen konnte. Er konnte es kaum ertragen, wie dieser kluge und mutige Mensch zu einem Zerrbild seiner selbst wurde und bis zuletzt um Erlösung bettelte. Roy, damals im ersten Jahr seiner Assistenzzeit, war bei seinem Sterben dabei und hatte erlebt, wie seine Ideale von helfen und heilen können zerbrachen. Jetzt will er dem sinnlosen Leiden nicht mehr zuschauen. Ohne nachzudenken, innerlich tobend, schlich ich mich eines Nachts ins Medikamentenzimmer, nahm KCL und eine Spritze und versicherte mich, dass niemand mich zu Saul hineingehen sah. Ich dachte daran, was ich zu tun im Begriff stand, hielt inne. Ich hörte Saul sagen: »Machen Sie Schluss mit mir, muss ich denn darum betteln? Machen Sie Schluss!« Was Roy Bösch dann auch tut. Er gibt Saul die tödliche Spritze. Befürworter der Sterbehilfe mögen in diesem Verhalten einen Akt des Mitleids, ja der Barmherzigkeit entdecken. Aber der Arzt weiß, dass es nicht so war. Wie hatte ich das tun können? Selbst wenn mein Kopf mir sagte, ja, es war besser so, schrie mein Herz, nein. Ich hatte es nicht für ihn getan, aus Menschlichkeit, nein. Zornig hatte ich es getan, damit er still war. Ich hatte es für mich getan. Ich hatte einen Menschen getötet. Wie würde mich dieser Satz peinigen? Mich verfolgen, wie ein israelischer Agent einen Nazi. Mich stellen, wenn ich es am wenigsten vermutete. Nach mir rufen in den verschlafenen, tropischen Gärten meines Lebens. Wenn er mich fand, würde er mich anklagen und ich würde sagen, ich muss außer mir gewesen sein, verrückt. Und kühl und richtig würde er erwidern, das ist keine Entschuldigung. Roy Schems Roman zeigt, nicht nur in Deutschland leiden junge Ärzte unter der Hetze und Kälte des Klinikalltags. Das liegt auch daran, dass sie zunehmend mit alten, verwirrten Patienten konfrontiert sind, denen sie nicht helfen können. Sie werden verzweifelt oder gleichgültig. Sie retten sich in Zynismus, nennen die alten Gommers, das heißt »Get out of my emergency room«, raus aus der Notaufnahme. Von den über 90-Jährigen stirbt keiner, nur die Jungen sterben. Überarbeitung, Unsicherheit, seelische Belastungen – gerade die jungen, unerfahrenen Ärzte sind in Gefahr, Fehler zu machen, wie auch in dem Roman OP des britischen Autors Jed Mercurio geschildert wird. Wie Samuel Shem war Mercurio Klinikarzt. Er gab seinen Beruf auf und veröffentlichte 2002 mit seinem Roman ein ungewöhnliches Medizinerbuch. Den ersten Teil nennt er »Jagdsaison«. Denn immer am 1. September strömen die frisch gebackenen Studienabgänger in England in die Krankenhäuser. Allmachtsfantasien und Versagensängste im Kopf, große Ideale im Herzen, werden sie mit der ärztlichen Praxis konfrontiert. Sie kennen in der Theorie jede noch so exotische Krankheit, haben aber noch nie Kanülen gelegt, ein EKG genommen, nicht einmal Blut abgenommen. Ein älterer Arzt amüsiert sich. »Wenn ihr Huftrappeln hört, denkt ihr nicht an ein Pferd, sondern an ein Zebra.« Nach gerade einem Monat Praxiserfahrung wird der Ich-Erzähler in Mercurios Roman nachts in die internistische Station bestellt. Eine Patientin leidet unter Atembeschwerden. »Sie hat sich beklagt, dass sie heute Abend kaum noch Luft bekommen hat«, erzählte die Schwester mir. »Aber ich glaube, damit hat sie nur etwas vorspielen wollen.« Die Atemlose ist alt, wie auch alle anderen alt sind. Sie sitzt im Bett, halbschlafend an die Kissen gelehnt, aber ihr Atem geht schnell. »Hallo«, sage ich. Der junge Arzt vertraut der Aussage der erfahrenen Krankenschwester, die Patientin sei eine Simulantin. Er nimmt die Atemlose nicht ernst, tätschelt ihr die Hand, geht und legt sich auf seine Schlafpritsche. Dann weckt ihn sein Piepser. Flach und reglos liegt die alte Frau da. Ihr Körper gleicht einem über Knochen gespannten Stück Leder. Ihr Mund steht offen und ich weiß sofort, dass sie aufrecht gestorben ist. Wiederbelebungsversuche helfen nichts. Die Atemlose ist gestorben an einer vorhersehbaren Lungenembolie. Schuldgefühle überschwemmen den jungen Arzt. Doch sein direkter Vorgesetzter Rich tröstet ihn. Vergiss es. Die Außenwelt kommt nicht einmal auf die Idee, dass ein Arzt sich für seine Fehler schuldig fühlen könnte. Ein Briefträger wirft einen Brief in einen falschen Kasten, und das ist einfach ein Versehen. Eine Kassiererin gibt dir falsch heraus, ein Drogist gibt dir die Urlaubsfotos von jemand anderem, ein Klempner repariert deinen Wasserhahn, aber der tropft weiter. Das sind einfach Fehler, menschliche Irrtümer. Aber wenn Ärzte mal was falsch machen, sieht die Reaktion anders aus. In unserem Beruf ist das das Schlimmste, was passieren kann. Aber im Prinzip stirbt doch nur ein Fremder. Das Kliniksystem, eine mörderische Maschinerie. Nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Ärzte, vor allem die Jungen. Der Arzt im Roman OP kann sich aber damit nicht abfinden und seinen Fehler einfach zu den Akten legen. Auch nicht die Fehler seiner Kollegen. Da kommen Patienten mit einer harmlosen Blasenentzündung in die Notaufnahme und dann auf einmal liegen sie wegen eines ärztlichen Irrtums im Koma. Da schlampt der Notarzt, stellt eine falsche Anamnese, das Gehirn des Patienten schwillt an und der Kranke verblödet. Aber der Kodex des Schweigens ist absolut. Er schützt alle gleichermaßen und kein Arzt wird einen anderen Arzt eines Fehlers bezichtigen. Nestbeschmutzung ist in Medizinerkreisen ein schlimmes Vergehen und der Nestbeschmutzer wird entlassen. Keiner stellt ihn mehr an. Er ist am Ende. In Jed Mercurius Roman zieht der Held die Konsequenzen. Er geht mit seinem Wissen an die Öffentlichkeit und bezichtigt auch sich selbst der fahrlässigen Tötung. Man lässt ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Aus der Sendereihe Ärzte in der Literatur hörten Sie in SWR 2 Wissen die dritte und abschließende Sendung Zwischen Leben und Tod. Das Manuskript schrieb Eva Susanne Bayer. Thema morgen, das Freundschaftsgenie, der Frühromantiker Franz Paul von Herbert.